Book 2 82 82 Masa lampau 2 Vergangenheit 2 Vergangenheit 2 Haruskah kamu menelpon ambulan? Musstest du einen Krankenwagen rufen? Musstest du einen Krankenwagen rufen? Haruskah kamu menelpon dokter? Musstest du den Arzt rufen? Musstest du den Arzt rufen? Haruskah kamu menelpon polisi? Musstest du die Polizei rufen? Musstest du die Polizei rufen? Apakah Anda masih memiliki nomor teleponnya? Saya tadi masih punya. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Apakah Anda masih memiliki alamatnya? Saya tadi masih ada. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Apakah Anda punya peta kota? Saya tadi masih punya. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Apakah dia datang tepat waktu? Dia tidak dapat datang tepat waktu. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Apakah dia menemukan jalannya? Dia tidak dapat menemukan jalannya. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. Apakah dia mengerti maksud kamu? Dia tidak dapat mengerti maksudku. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen. Kenapa kamu tidak dapat datang tepat waktu? Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Kenapa kamu tidak dapat menemukan jalannya? Warum konntest du den Weg nicht finden? Warum konntest du den Weg nicht finden? Kenapa kamu tidak dapat mengerti dia? Warum konntest du ihn nicht verstehen? Warum konntest du ihn nicht verstehen? Saya tidak dapat datang tepat waktu karena tidak ada bis. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Saya tidak dapat menemukan jalannya karena saya tidak punya peta kota. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Saya tidak dapat mengerti dia karena musiknya terlalu keras. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Saya harus naik taksi. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste ein Taxi nehmen. Saya harus membeli peta kota. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Saya harus mematikan radio. Ich musste das Radio ausschalten. Ich musste das Radio ausschalten.